Vom 3. bis 5. Januar gab es in Rumänien, Schweden, Finnland, Slowenien und der Demokratischen Republik Kongo Leseveranstaltungen und Seminare über die Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un 2017. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos von den unsterblichen revolutionären Verdiensten von Kim Il-sung und Kim Jong-il und den revolutionären Tätigkeiten von Kim Jong-un zu sehen. Außerdem waren ihre unvergänglichen klassischen Werke und die Bücher und Fotos über die Realität Koreas, das sich unter dem Banner von Son Gundapit entwickelt, zur Schau gestellt. Auf den Veranstaltungen, an denen sich die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern beteiligten, unterstützten die Redner die Neujahrsansprache von Kim Jong-un voll und ganz und wünschten, dass das koreanische Volk auch in diesem Jahr unter seiner Führung große Erfolge in allen Bereichen erzielt.